Im Kopf des Trainers Tito Villanova war Fliegeralarm. Messi kaute auf der Bank an den Fingernägeln. Was dem Argentinier durch den Kopf ging, Achtung, hören Sie mal, meine Damen und Herren, das Finale ist an unserem Nationalfeiertag. Gut, dass ich da nicht nach London muss. Ruhe! Zwei deutsche Mannschaften im Champions-League-Finale. Ganz egal, wie das Spiel ausgeht, am Ende wird eine deutsche Mannschaft den silbernen Ehreneimer in den Nachthimmel stemmen. Hallo Leute, ihr hört Niemandsland, 91.4 FM. Euer alternatives Radioprogramm hier in Barcelona und weltweit. Bei Contrabanda Barcelona. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Ja, hallo Leute. Hier sind wir wieder. 91.4 FM, Contrabanda, Niemandsland. Ein Witz, der hier in diesen Tagen viel erzählt wird, unter Katalanen, geht folgendermaßen. Wer gewann die Champions League, als Aznar, der rechte Aznar, Präsident war? Real Madrid. Und wer gewann die höchste europäische Trophäe, als der Sozialist Zapatero Spaniens Präsident war? Der FC Barça. Und wer gewinnt die Champions League unter Präsident Rajoy? Deutschland. Niemandsland, Samstag, 4. Mai 2013. Willkommen zu einer neuen Sendung. Ja, es war eine schwarze Woche für die Katalanen und für die Culés, die Fans des FC Barça. Nicht nur aus der Champions League rausgeflogen im Halbfinale, sondern auch noch gedemütigt auf eigenem Platz. Gesamtergebnis: FC Bayern 7, FC Barça 0 Tore. Diese Woche werden die Barça-Fans so lange nicht vergessen. Wir haben im Niemandsland die Fahnen auf Halbmast aus Solidarität mit dem FC Barça, seinen sympathischen Spielern und den vielen fantastischen Fans, die wir mögen. Musik aus Bayern. Wir beginnen das Programm mit Herrn Hans Söllner, der Rebell aus dem CSU-Staat. Der Mann ist wirklich echt ein Ereignis, ein Urgestein aus Bayern. Hans Söllner von seinem Album 24.12.55. Das ist nämlich sein Geburtsdatum, 24. Dezember 1955. Live-Konzert aus seinem Live-Konzert Rastaman System. Reggae auf Bayerisch. Zwei Buben aus einem guten Elternhaus, die zünden an Penao. Dann schalten sie einen E-Walkman ein, ganz glücklich sind sie und froh. Ein Mensch krümmt sich vor Schmerzen, ein Mund geht auf und schreit. Und da drüben, ja, da fährt die Polizei zum ersten Mal vorbei. Drüben, da fährt die Polizei zum ersten Mal vorbei. Zwei Glatzköpfe in der dunklen Straße, der Albaner geht von der Arbeit heim. Er freut sich jetzt auf seine Kinder, seine Frau macht ihm bestimmt grad's Essen warm. Eine Putzkolonne verwischt alle Spuren, er war zum Schluss bloß nur blutiger Brei. Und da drinnen fährt die Polizei zum zweiten Mal vorbei. Ja, da drinnen, da fährt die Polizei zum zweiten Mal vorbei. Am Schulhof steht der brave Onkel, der alle weiß, was gut hat. Und weil's nix über Drogen wissen, kaufen sie ihm alles ab. Ein Vater findet sein Bub im Scheißhaus und keiner war dabei. aber da drunten, da fährt die Polizei zum dritten Mal vorbei. Ja, da drunten fährt die Polizei zum dritten Mal vorbei. Kleines Kind wird vergewaltigt, ein alter Mo fickt's langsam tot. Ein Kameramann verdient einen Haufen Geld und seine weißen Lackschuhe sind ganz rot. Oh Gott, sie schlachten ihre eigenen Kinder, sie gingen neben uns und alle sind frei. Und da draußen fährt die Polizei zum vierten Mal vorbei. Ja, da draußen fährt die Polizei zum vierten Mal vorbei. Ich steh in Mingergrad vorm Saturn-Hansa, möcht mir die neue Bob Dylan-Platten holen. Ich steig aus und sperr mein Tier zu. Ein paar Minuten, ich bin eh gleich wieder da. Da packt mich irgendwer am Arm, ich dreh mich um. Und mit 30 Mark war ich dabei. Es gab so viel wichtiges Zeug zum Machen. Aber an mir kommen's nicht vorbei. Es gab so viel wichtiges Zeug zum Machen. Aber an mir, da kommen's nicht vorbei. Das war Hans Söllner, der bayerische Rastermann. Vielleicht ein paar Worte zu seiner Person. Es lohnt sich wirklich, diesen ungewöhnlichen Liedermacher ein bisschen näher sich anzuschauen und kennenzulernen. Für alle diejenigen, die noch nie etwas von ihm gehört haben. Hier im Niemandsland hatten wir ihn schon öfter mal gespielt und auch vorgestellt, vor vielen Jahren. Hans Söllner, wie gesagt, am 24. Dezember 1955 in Bad Reichenhall als Johann Michael Söllner geboren, ist ein deutscher Liedermacher. Musikalisch bekannt ist er durch seine bissigen Lieder, wir konnten uns eben davon überzeugen, wie sehr er beißt, die er allein mit der Gitarre und der Mundharmonika vorträgt. Daneben spielt er auch bayerischen Reggae mit seinen Bands. Er ist Vertreter der neuen Volksmusik. Söllner schreibt gesellschafts- und systemkritische Texte in bayerischem Dialekt und tritt für die Legalisierung unter anderem von Marihuana ein. Der Sänger sah sich in Bayern wegen des Besitzes von kleinen Mengen Betäubungsmitteln bereits mehreren Ermittlungsverfahren ausgesetzt, die jedoch zu keiner Verurteilung führten. Wie gerade auch in dem Lied gesagt, die Polizei fährt vorbei, das heißt, da gibt es Päderasten, Vergewaltiger, Leute, die wirklich sehr schlimme Dinge tun. Nur die Polizei drückt da beide Augen zu, während man bei ihm wirklich mit aller Härte des Gesetzes zum Teil auch zugeschlagen hat, auf einen bloßen Verdacht hin. Es ging früh los, die Erziehung von Hans Söllner. Mit 3 Jahren kam er in den katholischen Kindergarten in Bad Reichenhall, St. Zeno geheißen. Von 61 bis 70 besuchte Söllner die Hauptschule Bad Reichenhall. Von seinem 10. bis 14. Lebensjahr war er Mitglied im Trachtenverein Marzoll und musste diesen schließlich wegen seiner langen Haare verlassen. Mit 15 begann er eine Lehre als Koch und schloss diese nach 3 Jahren erfolgreich ab. Darauf folgte ein Jahr Arbeitslosigkeit, bis er in Füssen seinen Wehrdienst antreten musste. Nach 3 Monaten Grundausbildung wechselte Söllner jedoch zum Zivildienst nach Wellheim, den er nach 16 Monaten beendete. Zwischen dem 15. und 18. Lebensjahr brachte sich Söllner selbst das Gitarrespielen bei. Anschließend zog er nach München und war dort weitere 2 Jahre arbeitslos. In dieser Zeit schrieb er sein erstes Lied, Endlich eine Arbeit. Danach absolvierte er eine Lehre als Kfz-Mechaniker, welche er ebenfalls erfolgreich abschloss. Während der Berufsschulzeit seiner zweiten Lehre komponierte er alle Titel für seine Debüt-LP. Nachdem er Jahre damit verbrachte, auf einer geschenkten Gitarre 4 Griffe zu erlernen, begann er nach eigenen Angaben zu seinem mittelmäßigen Gitarrenspiel genauso mittelmäßig zu singen. Er begann 1979 in der damaligen Münchner Kleinkunstbühne Robinson. Es dauerte allerdings weitere 3 Jahre, bis er bei einem Sängerwettstreit in Traunstein den ersten Preis gewann und dadurch bei dem Independent-Label PPM, Powerplay Music Records, sein erstes Album Endlich eine Arbeit von 83 veröffentlichen konnte. Bei PPM veröffentlichte Söllner auch die Alben für Marianne und Ludwig von 86 und Was reimt sich schon auf Niki von 87. 1988 verließ Söllner PPM, um bei dem Münchner Independent-Label Trikont unter Vertrag genommen zu werden. Sein erstes Album bei Trikont war Hey Staat, welches bis heute eines seiner erfolgreichsten Alben ist. Etwa zur gleichen Zeit trat Söllner an den Münchner Gitarristen Peter Schneider heran, um eine Reggae-Band mit bayerischen Texten zu gründen. Im Sommer 1989 nahmen sie das Album Bayermann Vibrations auf. Als das Album im Februar 1990 auf Schneiders Label United Sounds erschien, wurde es zu einem großen Erfolg und es dauerte nicht lange, bis die Veranstalter des berühmten Reggae Sunsplash Festivals Söllner und die Band Bayermann Vibration für Auftritte engagieren wollten. Seine oftmals staats- und gesellschaftskritischen Texte machten Söllner schon früh Polizei bekannt. Besonders stark verschlechterte sich sein Verhältnis zum Rechtsstaat, jedoch nach seinem ersten Jamaika-Urlaub im Jahr 1986. Seit seinem Aufenthalt in der Heimat des Reggae hatte er sich nämlich auch dem Kampf um die Legalisierung von Marihuana verschrieben. Hans Söllner, Moi Wodder, Hot an Marihuana-Baum. Mein Vater hat einen Marihuana-Baum. Aus einem Live-Konzert. Ja. Seid bereit. Seit ein paar Wochen ist er wieder verändert. Seit ein paar Wochen ist er wieder berühmt. Er flackt im Rasen, hinten in der Sonne. Und sagt, das Arbeiten ist mir viel zu tun. Er sagt, man schielt so die Hobachs, die Ärmel in seinem Nacken. Er strahlt über das ganze Gesicht. Und die Koteletten trug der Wirre erst mit größten Groß. Wir sind mit meinem Papa passiert. Seine Augen hat er schon so lange nicht mehr gewaschen. Statt dem macht erst Yoga jeden Tag am Mund. Der hat einen Ohrring und einen Bergbahnketten. Und auf den ist er so unheimlich stolz. Der rast die Lippen über Kommando, der braucht Wildnis. Hat ihn neulich unserem Nachbarn gesagt. Und weil der Blätter hier mit Kohl oder sein Hurs noch nicht so. Und ihr mit nackten Arsch und mit Zeug. Mein Vorder lauft jeden Tag ein Busch und läuft nach dem Uhr. Erinnert euch wieder mal, hey, erinnert euch wieder mal, erinnert euch einmal wieder mal, hey. 60, 70 oder 80 Jahre, all die Menschen regieren die Welt und Rechten wissen, was wir brauchen, hey. Ich brauch das nicht, was ein 70er ausgeht, ich brauch meins nicht. Auf der Welt kann das ist, was ich bin, dann eben wissen. Hey, passt auf, weil ich so sein. Geh weiter, Buhl, ich hol den Neid, ich hab euch gesagt zu mir, haut. Ich hol den Rottel über den Essen, über den Tisch, wo man schon. Ich hab mir drin, das ist immer der Grau. Und mir dazu war hier ein Osten im Winter. Oder seit 7-4 Zeit ein Wahnsinnsamt und rein der Hund der Hand. Der ist ein lustiges Bierscherl von meinem Papa und auch meine Oma, man, die raucht fleißig nicht. Es war der Arm und bis wir nicht so weit gehabt haben, aber zum Schluss hat sich dann doch noch kapiert. Drum wachsen wir in unserem Rasen, wo der Vater immer liegt. dem ist der Typ wieder absolut normal. Mein Vater lacht jeden Tag und ein am Fisch. Und hier ist noch ein Bub. Mein Vater holt ein Marihuana. Seitdem ist der Typ wieder total normal. Mein Vater lacht jeden Tag und ein am Fisch. Und hier ist noch ein Bub. Mein Vater. Nach dem Erfolg von Bayermann Vibration tourte Söllner zwischen 1990 und 1995 mit seiner Band regelmäßig durch Deutschland und Österreich. 1991 erschien das Album Live, welches heute jedoch nicht mehr aufgelegt wird und daher zu einer Rarität geworden ist. 1992 veröffentlichte Söllner das Album Der Charlie, welches neben Hey Staat wohl sein erfolgreichstes Album überhaupt ist. Im August 1993 trat Söllner aus der römisch-katholischen Kirche aus. Er entschied sich, zu den Rastafari, einer jamaikanischen Glaubensrichtung, zu wechseln. Zu diesem Zeitpunkt nahm er sich vor, Vegetarier und bedingungsloser Pazifist zu werden. 1995 veröffentlichte Söllner das Album Grea Kölp Raut, ein Studioalbum, welches einem verstorbenen Freund gewidmet ist. 1997 erschien mit Ayeda ein weiteres Studioalbum, welches ebenfalls sehr erfolgreich war. 1998 veröffentlichte Trikont Söllners erste drei Alben Endlich eine Arbeit für Marianne und Ludwig und Was reimt sich schon auf Niki neu, da diese nach dem Erlöschen seines alten Labels PPM nicht mehr erhältlich waren. Diese Alben erschienen nun in klanglich überarbeiteten Neuauflagen und sind seitdem bei Trikont wieder erhältlich. Und wir sind an den Tag, die Augen aufmacht und um mich lang zu ihrem. War's bitte schon kalt und er war seit Stunden immer da. Sie möchte gern schreien, aber sie kann nicht. A Plastikmasken hindert's droh. Und wie der Film läuft alles noch einmal vor ihr ab. Sie sieht den Einstein in das Bett und sie versteckt den schönen Glanz in ihre Augen. Im Jahr 2000 veröffentlichte Söllner das Album 24-12-55, welches Live-Mitschnitte aus den letzten Jahren enthielt. 2001 veröffentlichte Söllner dann das Live-Album Babylon, das erste mit seiner neuen Begleitband Beimann System. Nach mehreren Mitgliederwechseln besteht die Band seit 2009 aus Herrn Manfred Puchner, Gitarre, Clemens Pichler am Bass, Peter Pichler am Akkordeon, Stefan Hofer am Schlagzeug, Stefan Zepp, Keyboard und Orgel und Stefan Brote an der Perkussion. Im Jahr 2004 veröffentlichte Söllner sein erstes selbstgeschriebenes Buch, Bloß a Gschicht, und das mit Beimann System aufgenommene Studioalbum Owei. 2005 dann erschien das Album Im Regen, welches bei seinem Benefizkonzert am 30. Juli 2005 in Bad Reichenhall aufgenommen wurde. 2007 veröffentlichte Söllner das Studioalbum Vietnam, ebenfalls mit Beimann System eingespielt. Du hast keine Kraft mehr zum Bereuen, ihr Zeit ist um, aber keine Traurigkeit ist zum. Da sich die Stadt Bad Reichenhall über einen Bürgerentscheid, das Gelände der Eislaufhalle Bad Reichenhall betreffend, hinweggesetzt hatte und um der Opfer des Einsturzes jener Sportstätte zu gedenken, veranstaltete Söllner vom 16. Januar bis zum 10. Februar 2009 eine Sitzblockade auf dem Gelände der eingestürzten Eishalle. Bereits kurz nach dem Unglück hatte Söllner zugunsten der Angehörigen der Opfer im Frühjahr 2006 ein Benefizkonzert in Bad Reichenhall gegeben. Sie sieht sie einsteigen in das Bett und sie versteckt den China-Glanz. Beim TFF Rudolfstadt, einem der bedeutendsten und größten Folkfestivals Europas, wurde 2009 an Hans Söllner der Deutsche Weltmusikpreis RUT vergeben. Die Jury würdigte damit, Zitat, einen dichtenden und singenden Anarchen der deutschen Musikszene, der zutiefst im bayerischen Sprach- und Lebensraum beheimatet ist. Wie konnte ich so schlecht hören? Am 18. November 2011 veröffentlichte Söllner das Album Mein Zustand, welches viele Songs aus seiner gesamten Karriere beinhaltet, die er zusammen mit Beimann System neu eingespielt hatte. Ich Im März 2012 erschien sein vierter Film Söllners Wirtshaustour, der ihn bei seinen Konzerten in den Wirtshäusern Bayerns im Herbst 2011 begleitet. Am 26. Oktober 2012 erschien das Album So So So, das bis dahin unveröffentlichte Titel mit und ohne Band enthält. Ein paar Worte zu seinen Stilformen und zur Rezeption. Musikalisch bedient sich Söllner zumeist traditioneller Stilformen. Es gelingt ihm jedoch, diese mit scharfsinnigen Texten mal zur Plauderstunde, mal zur bitteren Anklage werden zu lassen. Das Dasein des kleinen Mannes, auch in Bezug auf seine eigene Person, ist Söllners bevorzugtes Thema. In diesem Zusammenhang problematisiert er häufig Themen wie Arbeitslosigkeit und den Missbrauch von Amtsgewalt, aber auch Aspekte des Familienlebens, sodass seine Konzerte teilweise kundgebungsähnlichen Charakter annehmen. Seine CDs sind oft aus Zusammenstellungen von Live-Mitschnitten entstanden. Söllner spielte unter anderem mit dem Chiemsee Reggae Summer in Übersee 2001, 2003, 2007, 2009. TV-Mitschnitte wurden gemacht und kamen im dritten TV-Programm Bayerischer Rundfunk, hoho, hört, hört, im mitternächtlichen Musikfenster für regionale Künstler zur Ausstrahlung. Konnt ich so schlecht singen? So schlecht hier. Unter der Überschrift Zu langsam, Hans Söllner zur Sache Mehmet vom 7. März 2005 findet man auf der Homepage von Hans Söllner unter anderem folgende Zeilen. Ich liebe dieses Land und meine Heimat, ich liebe diese Welt und die darauf lebenden und seelenden Menschen und Lebewesen in all ihren Farben und Sprachen und Gerüchen. Ich erkenne die Vielfalt an und alle Gewalttätigkeiten, Schmerzen und Ängste sind ein Geschwür unserer nicht mehr in Einklang mit der Natur lebenden Gesellschaft. Hans Söllner. Geh weiter, geh ein bisschen zuüber zu mir, ich möchte ihn nur mal spüren. Geh weiter, komm, geh ein bisschen näher zuüber zu mir, ich möchte ihn nur mal spüren. Ja, Herr Hans Söllner, der bayerische Rastermann. Interessanter Bursche, dieser Hans Söllner. Wir werden uns weiterhin, ja, um ihn kümmern. Wir werden weiterhin sein musikalisches Schaffen verfolgen und hin und wieder auch neue Sachen von ihm vorstellen, hier im Niemandsland. 91.4 FM bei Contrabanda. Es ist Samstagmorgen, es ist ein wunderschöner Sonnentag hier in Barcelona. Wir hatten eingangs den Witz erzählt, den Champions League Witz. Wir werden ihn nicht nochmal wiederholen. Wer den nochmal hören will, muss die Sendung im Podcast hören und kann dann nochmal nachlachen. Jedenfalls war es eine, könnte man sagen, eine traurige Woche für die Barca-Fans. Das haben wir auch schon gesagt. Wir waren sehr deprimiert. Wir haben die Fahnen hier auf Halbmast im Niemandsland aus Solidarität mit diesem sympathischen Barca-Publikum. Die mögen wir sehr. Das sind nicht Fußballfans wie all überall. Damit will ich nicht sagen, dass all überall die Fußballfans gleich sind. Es gibt tolle Vereine und tolle Fans. Aber Barca-Fans sind besonders, würde ich mal sagen, sympathisch. Die meisten zumindest, die ich kenne. Ja. Zum Spiel werden wir gleich noch einiges sagen. Ich habe auch einen etwas humorvollen Spielbericht. Den werde ich gleich vortragen. Aber erstmal guten Morgen, Werner. Hallo. Mal gucken, ob dein Mikro schon funktioniert. Wunderschönen guten Morgen. Ja, machen wir den Mikrotest heute mal offen. Also ja. Ich stelle das ein und du erzählst okay, einfach, also wie es dir geht. Also muss ich jetzt einfach irgendwie daher labern, damit man einfach was hört. Ist hast du den Schock egal, gut verdaut? Was ich sage. Naja gut, also in diesem Fall war es kein Schock für mich, weil mir schon vor der ersten Spielminute an klar war, dass da nichts zu machen ist für Barca, ne? Und was natürlich auch geholfen hat, diesen möglichen Schock zu überwinden, oder der sich dann bestätigt hat natürlich, war, dass ein Tag vorher Madrid auch eliminiert wurde. Das war natürlich schon eine gute Voraussetzung, um sich das Barca-Spiel anzugucken. Aber gut, wie auch immer, ich bin ja normalerweise immer gegen die Bayern. Und natürlich noch mehr, wenn sie gegen Barca spielen. Ne? Und jetzt natürlich dann im Endspiel Dortmund-Bayern oder Bayern-Dortmund werde ich natürlich streng für Dortmund sein. Ist natürlich auch ein deutscher Klassiker. Fans hatten mir vorher mit vollster Überzeugung gesagt, zwei Tage noch vor den Spielen, vor den Hinspielen in Deutschland, das gibt ein Klassiko, wir werden den Klassiko auf die höchste Stufe seiner Vollendung führen, nämlich nach Wembley. Und dann kam alles ganz anders, als man dachte. So sieht's aus. Im Fußball ist manches nicht berechenbar und das ist eigentlich das Schöne. Das Barca-Imperium hatte natürlich jetzt die letzten 4 Jahre Europa beherrscht, hatte seinen Stempel aufgedrückt, hatte viele Gegner schlecht aussehen lassen, gedemütigt und mit Riesenpackungen zum Teil nach Hause geschickt, wenn sie hier auftauchten. Und das war natürlich auch eine Demütigung. Vielleicht ist es gut, dass die Spieler auch selber einmal diesen bitteren Schirlingsbecher trinken müssen, dass sie dieses Gefühl einmal auskosten. Das ist gar nicht schlecht. Vergessen wir nämlich nicht, es handelt sich um sehr verwöhnte, im materiellen Luxus lebende Millionäre, die eigentlich nicht unsere Spielkameraden sind, sondern das sind Glamour-Leute, Stars in einem Star-System. Und das sollen wir auch nicht vergessen. Das sind nicht unsere Freunde. Vergesst es nicht, liebe Leute, wenn ihr ihnen zujubelt. Sie sind nicht eure Freunde. Sie gehen nicht für euch auf die Straße und helfen euch beim Protestieren gegen politische Ungerechtigkeiten, gegen soziales Unrecht, gegen den Machtmissbrauch der Herrschenden. Da sieht man von diesen Jungs nämlich niemanden. Sie gehören nämlich in die obere Etage der Gesellschaft. Nicht vergessen. Es gibt so ganz, ganz, ganz kleine Ausnahmen, also wie zum Beispiel von Bayern selber Anfang der 70er. Hoeneß selber. Und an den habe ich jetzt gerade weniger gedacht, aber an Paul Breitner, der dann hinterher später als Maoist bezeichnet wurde für die Sachen, die er gesagt hat. Oder also auch hier in Barcelona, ne? Ein gewisser Ule G., der mal Verteidiger gespielt hat, weiß nicht mehr, 2 Jahre vielleicht oder so, der dann zu Ajax Amsterdam gegangen ist. Mhm. Also der immer solidarisch war mit den Hausbesetzern und ab und zu korrekte Kommentare losgelassen hat. Also sowas gibt's auch. Ja. Natürlich gab es immer tolle und progressive Fußballspieler. Denken wir auch an Ewald Lienen zum Beispiel. Ewald Lienen hat einmal in der Sportschau gesagt, dass er nicht zur Fußball-WM nach Argentinien mitfahren würde, weil im Stadion gemordet und gefoltert wurde und in so einem Stadion könne er nicht spielen. Daraufhin gab es von den rechten Medien damals in Deutschland, das war noch in den 70er Jahren, 78 war ja die Fußball-WM in Argentinien, gab es ein riesen Entrüstungsgeschrei gegen diesen linken Nestbeschmutzer und wie man ihn da genannt hat. Berti Vogts hat damals als Sprecher der Mannschaft noch gesagt, dann soll er doch nach Moskau gehen und da gucken, ob er da gut behandelt würde und solche Dinge. Das war das Deutschland des Kalten Krieges und das haben natürlich besonders linke Fußballer sehr hart zu spüren bekommen. Berti Vogts war ja immer ein klarer CDU-Mann. Klar, da hat er nie einen Hehl draus gemacht. Nee, der war ein strammer, sag mal, für die Leute war der politisch okay, ne? Der war also systemkonform, der Berti, ein politisch korrekter. Und so Leute wie Berti Vogts, das wissen wir, die wären im Sozialismus auch gute SED-Funktionäre gewesen. In Nordkorea wären sie gute Funktionäre und in den USA wären sie auch ganz staatstreue, stramme Rednecks wahrscheinlich. Solche Leute gibt's überall auf der Welt, lassen wir uns nicht täuschen, in welchem System sie auch leben. Sie sind konform, machen mit, passen sich an und gehen mit im Gleichklang der Macht. Das ist ein Privileg der Untertanen. Berti Vogts war immer ein klarer Verfechter der freien Welt gegenüber der Sowjetunion, ja. Und solche Leute gibt's massenhaft überall. Ne? Gut, ich habe ein paar Eindrücke eingefangen am vergangenen Dienstag auf der Plaza San Jaume. Da kam ich gerade von der 1. Mai-Demo und überschritt die Plaza San Jaume und da sah ich einen Rudel Bayern-Fans. Die hockten da rudelartig in ihren roten Bayern-Trikots auf dem Platz und erfrischten sich gerade an irgendeinem Brauereigetränk. Ich will die keine Marken nennen. Und ich kam vorbei, zückte mein Aufnahmegerät und hören wir einmal rein. Ich habe hier junge Leute von FC Bayern. Es wird schwer werden heute, nicht wahr? Nein, wird's nicht. Ein 4-0, sagen die Katalanen, das reicht nicht. Es wird heute ein 6-0 geben. Was meinen Sie? Wir träumen. Nee, also wir schießen ein Tor und dann ist der Drops gelutscht. Ganz sicher. Sind Sie alle der gleichen Meinung? Ja, sicher. Ich geh mal gleich dahin. Kommst du mit? Gut, und was sagen Sie zu der Affäre Uli Hoeneß vielleicht? Wir stehen hinter Uli Hoeneß, egal was passiert. Ja, also egal wie viele Millionen der in der Schweiz hat? Richtig. Wir stehen, das ist eine Privatsache von Uli Hoeneß. Und im Übrigen ist es schon eine Straftat, dass das überhaupt rausgekommen ist, dass irgendein Finanzbeamter das überhaupt ausgeplaudert hat. Es gibt so viele, die Steuern hinterziehen. Und warum der arme Uli, meinen Sie? Ja, der die Zielscheibe für alle anderen. Nein, der arme Uli, aber es ist ein Vergehen, ist eine Straftat in Deutschland, das Steuergeheimnis zu brechen. Und es muss ja jemand gebrochen haben, sonst wäre es ja nicht in die Öffentlichkeit gekommen. Und das kann ja nur jemand vom Finanzamt gewesen sein. Das Finanzamt ist natürlich dazu da, Steuerbetrüger zu brandmarken und zu erkennen und die auch zu bestrafen. Nein. Steuerhinterziehung ist ein Delikt. Richtig, aber das muss ja nicht öffentlich passieren. Und wie gefällt Ihnen Barcelona? Bis jetzt sehr schön. Wir haben erst einen kleinen Teil gesehen. Schöne Frauen, gutes Wetter vor allen Dingen. Ja, aber er zeigt uns jetzt noch einen weiteren Teil. Wir haben bis jetzt nur einen kleinen Teil gesehen. Vielen Dank. Und Sie, möchten Sie etwas zu Barcelona sagen? Wie gefällt Ihnen die Stadt? Es ist eine super Stadt, schönes Wetter, ja, rundum zufrieden. Gut, eine Prognose fürs Spiel heute, wie wird es ausgehen? 2-1 für Bayern. Ich muss mal pupsen. Ja, das aber. Das geht auf Sendung, junger Mann. Ich weiß nicht, ob das... Ja, dann viel Spaß und viel Vergnügen. Gibt es irgendeinen Bayern-Kampfruf, den Sie hier erschallen lassen können? Den bringe ich dann. Wenn einer einstimmt. Ja, vielleicht gibt es einen Kampfruf. Für Bayern-Kampfruf. Bayern-Kampfruf. Ja, was sehen? Ja, was soll ich denn sagen? Mach doch Bayern ein Tor, ein Schuss, ein Tor. Gut, die jungen Leute werden jetzt etwas singen. Herr Stimmann? Gestern noch in Kiew, morgen schon in Wien. Zusammenhalten, das ist unser Ziel. Wir sind das Menschen, wir sind die Bayern. Wir sind diejenigen, die immer wieder feiern. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Vielen Dank, meine Herren. Das war fantastisch. Tschüss. Am vergangenen Dienstag, dem 1. Mai, aufgenommen an der Plaza San Jaume. Ein kleines, lustiges Interview mit Bayern-Fans. Ja. Wir sind die Bayern. Ne? Ole, ole. Mir son mir. Also das haben sie ja deutlich rausgebracht. Ne? Und ich finde aber auch, gepupst haben sie wirklich genug, indem sie einfach geredet haben. Ne? Ja. Also, die Sache mit der Steueraffäre ist natürlich... Ja, nee, ja, das war toll. Ja. Das machen ja viele und das Finanzamt muss das verfolgen. Ja, aber doch nicht öffentlich. Ist doch privat. Und das finde ich natürlich solche... Geschichten, aber jedenfalls, ich finde, gestern noch auf hohen Rossen, morgen durch die Brust geschossen, also hoffen wir, dass sie gegen Dortmund verlieren. Hast du sie nicht gefragt nach einem Bier hier in Barcelona, wie ihnen das Bier schmeckt? Nee, so weit sind wir nicht gegangen und nicht gekommen, ich wollte das auch nicht zu weit treiben, die Jungs waren noch abgelenkt, die wollten nämlich los, deshalb habe ich das damit auch beendet. Ja, nee, da fällt mir ein, so ein bayerischer Bierbrauer, so ein Brauereibesitzer von einem bayerischen Markenbier, trifft sich mit zwei anderen Bierproduzenten aus Nord- und aus Westdeutschland, ja, weiß nicht mehr, Bitburger oder Becks oder so irgendwas, ja, sitzen zusammen, um Kartellabsprachen zu machen, wie sie sich den Markt aufteilen. Mhm. Und bevor die Diskussion losgeht, kommt der Kellner, was möchten Sie trinken? Ja, dann sagt der eine, ein Becks natürlich und der andere, ein Bitburger. Und sie, sagt er zu den Bayern, dann sagt er, eine Limo. Die anderen beiden, total überrascht natürlich, sagen, was ist denn mit dir los? bestellst du keinen Spaten oder Hofbräu oder sowas, ne? Dann sagt er, na, wenn's ihr kein Bier trinkt, dann trink ich auch keins. Oh, ja, ja, ja. Ja, das ist bayerische Arroganz. Ihr eigenes Bier ist natürlich das Beste, der Rest ist nichts. Gut, aber viele denken so, was wir haben, ist das Beste, das andere ist alles Blödsinn. Die Junge Welt hat einen sehr lustigen Spielbericht veröffentlicht in ihrer Ausgabe von gestern mit List und Tücke, geschrieben von Herrn André Dahlmeier, und ich fand ihn sehr lustig, ich musste streckenweise lachen. Ich verlese mal ein paar Auszüge. Vom FC Barcelona konnte man erwarten, dass er sich im Halbfinal-Rückspiel zu Hause gegen den FC Bayern mit Würde aus der Champions League verabschieden würde. Das 0:4 vom Hinkampf in München war unmöglich noch umzubiegen, selbst mit drei Messis nicht. Vielleicht ließ sich wenigstens ein faules Osterei mit aufgeklebtem Beckenbauer-Antlitz im Kasten von Manuel Neuer verstecken. Ungünstigerweise fiel kurz vor dem Match noch der beste, der weltbeste Vorstopper Sergio Busquets aus. Den kann bei Barca nur Javier Mascherano vertreten, aber der ist genau wie Kalle Puyol hat er hier gesagt, immer noch verletzt. Die beiden waren in München schon nicht dabei gewesen. Barcelona trat gegen den monströsen FC Bayern also komplett ohne Abwehr, dafür aber mit dem Fliegenfänger Valdés im Kasten an. Selbstmord schreibt sich genau so. Den List'schen Totentanz wollte sich Lionel Messi gar nicht erst geben und blieb auf der Bank. Am Wochenende hatte der Flo an einem wenig bedeutenden Meisterschaftsspiel in Bilbao gegen die Bielsa-Jünger teilgenommen, mit einer noch nicht abgehaltenen Verletzung. Das war entschieden keine gute Idee gewesen. In der ersten Halbzeit stellten sich die Bayern mehr oder weniger hinten rein, verwalteten also das Hinspielergebnis. Auf der anderen Seite löschte Piquenbauer, so sagt er hier, der Autor, Piquenbauer löschte das ein oder andere Feuerchen, angebrannt roch es aber nie. Dann war auch schon Halbzeit, 0-0, ein grässliches Spiel. Bei der Pausenschweinshaxe erteilte Jupp Heynckes seinen Schützlingen die Erlaubnis, Valdés zu besuchen. Ihm sei langweilig. Dazu machte der Bayern-Coach ein paar fingerfertige Handbewegungen, die entfernt an Breakdance erinnerten. Jedoch nichts anderes als Riro meinten. Riro. Baguette-Straßenverkäufer Ribery und Windmühlenversicherungsvertreter Robben hatten verstanden. Kaum rollte die Kugel wieder, bimmelte es hinter Valdés im Kasten. Arjen Robben, Ex-Real Madrid, hatte mit einem einzigen Spielzug, den er drauf hat, das 1:0 erzielt, von rechts mit links ins lange Eck. Barca brauchte für den Finaleinzug jetzt schon ein halbes Dutzend Einschläge. Im Kopf des Trainers Tito Villanova war Fliegeralarm. Messi kaute auf der Bank an den Fingernägeln. Was dem Argentinier durch den Kopf ging, Achtung, hören Sie mal, meine Damen und Herren, das Finale ist an unserem Nationalfeiertag, gut, dass ich da nicht nach London muss. Das war Messis größte Sorge, nicht in London spielen zu müssen am argentinischen Nationalfeiertag. Stellen Sie sich vor, die höhnischen Sprechchöre der englischen Fans und Presse. Villanova brachte den Chilenen Alexis Sanchez für Xavi, den Schweinsteiger in beiden Spielen nur beim Anstoß mal kurz an den Ball kommen ließ. Kurz darauf ging auch Nosferatu Iniesta, für ihn kam Thiago Alcantara. Barca nun ohne Abwehr und Mittelfeld mit einem halben Angriff. Valdés verscheuchte die Fliegen. 180 Minuten Tiki-Tiki ohne Tor, daran glaubte nun jeder. Robben spielte wieder, wie zuletzt gegen Chelsea, ein Mann-Show aus heißer Luft. Auf links allerdings war Asterix Ri aufgewacht und schickte Liebesgrüße in den Sanktionsraum. In Piquenbauer fand sich bald ein Adressat. Der Liebhaber von Shakira beförderte das Ballgerät mit einem astreinen Volley zum 0:2 in die eigenen Reusen. Das tat weh. Eine Viertelstunde vor Schluss wurde es peinlich. Asterix sagte sich, einmal ist keinmal, bestückte den Dez von Müller, der über zwei Stellungsmuffel und Tormann Valdés hinweg zum 3:0 für die Teutonen einlochte. Valdés war gerade damit beschäftigt gewesen, klebrige Streifen an der Latte zu befestigen, und gab sich überrascht. La puta que te parió. Na, schönen Dank auch, haben wir das hier übersetzt. Wir wollen nicht vulgär werden. Das Stadion begann sich zu leeren. Villanova wollte, dass Schluss ist. Ein 0:3 im Camp Nou war zuletzt vor 11 Jahren passiert, gegen Sevilla. Viel schlimmer war, dass der Trainer des Gegners ausgerechnet jener Jupp Heynckes war, der 1998 mit Real Madrid die Champions League eintütete. Genauso machte es dieses Genie jetzt mit dem FC Bayern. Herzlichen Glückwunsch. Das war ein Artikel von Herrn André Dahlmeier, erschienen in der Zeitung Junge Welt. ja, flott und lustig formuliert alles und wir sind einverstanden mit dieser Art von Plauderton. Das war schon toll geschrieben, oder? Wo du das zitiert hast, ich musste schmunzeln von Anfang bis Ende. Also gut, und zu dem anderen Thema da mit Hönnes, also ich kann nur hoffen, nachdem jetzt sein Häuschen durchsucht wurde und dass sogar Frau Merkel von ihm enttäuscht ist, ja, sie hat es verlautbaren lassen über ihren Sprecher und also die ist noch nicht klar, wie viel Konten er auf der Schweiz hat, ob es wirklich nur eins ist, wo wie viel drauf ist, irgendwas zwischen 20 und 650 Millionen. Und weil Augenblick, habe ich richtig verstanden? Zwischen 20 und 650? Richtig, richtig. Das ist ja... Die Abendzeitung in München hat von 650 Millionen gesprochen. Aber gut, die weiß man ja. Eine halbe Milliarde Schwarzgeld in der Schweiz, ja, das ist ja wirklich unglaublich. Genau. Und also jetzt erhebt sich natürlich die Frage, wie konnte der gute Mann an so viel Geld kommen, weil seine Wurstfabrik wirft es natürlich nicht ab, ja. Und darüber wird spekuliert, wird also genau das gemacht, was er selber gemacht hat, nach seinen eigenen Aussagen spekuliert. Er hat an der Börse spekuliert mit sehr viel Geld und wurde dann quasi süchtig und immer höhere Beträge, also was alle Hedgefonds machen, also zu Wetten abzuschließen, dass die Kurse sinken und solche Geschichten. Ja. Und alles tut ihm natürlich sehr leid und jetzt will er also in sich gehen und ein besserer Mensch werden, unser Philanthrop. Ja, also gut, was man nicht ausschließen kann, das ist eine These bis jetzt, die er verteidigt, das sei alles nur seine Privatsache gewesen. Er hätte sich dummerweise da drauf eingelassen. Und die Frage, also die anderen Jungs haben ihn dazu gezwungen? Ja, nee, wie andere Leute Videospiele machen zu Hause, hat er eben gezockt, weltweit. Und jetzt ist die Frage, ob das stimmt, dass nur er dafür verantwortlich ist oder eben, ob da doch irgendwie auch Kapital von der Bayern München AG mit drin war. Aber irgendwie vertrauen wir drauf, dass das sich alles klärt in den nächsten 50 Jahren. Ja, das ist der deutsche Fall Bárcenas, könnte man sagen. Die Deutschen sind natürlich besonders jetzt hellhörig geworden. Gebannt verfolgt das Land die Entzauberung des Uli Hoeneß, hinter dessen sozialer Fassade der Zocker hervortritt, wie du gerade geschildert hast. Seine Selbstanzeige ließ der Steuersünder in wenigen Tagen zurechtzimmern. Und wenn es ganz schlecht für ihn läuft, landet der Präsident des FC Bayern sogar im Gefängnis. Der Spiegel schreibt dazu, wichtige Sponsoren des FC Bayern setzten sich vor ein paar Tagen zusammen, um über das Schicksal von Uli Hoeneß zu beraten. Als Steuerbetrüger passt er ihnen nicht mehr ins Firmenkonzept. Der Fall wurde auch bald politisch, weil Bundeskanzler Angie Merkel von der CDU und der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer von der CSU sich gern von Hoeneß haben beraten lassen. Die haben also Uli angerufen, haben gesagt, Uli, hilf uns, gib uns einen Tipp, wie sollen wir das Land regieren? Und Uli hat gesagt, immer sauber bleiben, immer ehrlich sein und immer die Steuern bezahlen. Als ich das erste Mal von den Vorwürfen hörte, dachte ich, das kann nicht wahr sein, sagte Seehofer im Gespräch mit dem Spiegel. Bis vor 10 Tagen war Hoeneß noch Lichtgestalt, war Vorbild für die Politik. Nun ist er von ähnlichen Höhen gestürzt wie zum Beispiel Frau Margret Käßmann, die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, die bei einer Alkoholfahrt erwischt wurde. Weitere Lichtgestalten, die gesunken waren von oben, war Herr Karl Theodor zu Guttenberg, ehemals Verteidigungs- bzw. Kriegsminister, dem Täuschung bei der Doktorarbeit zum Verhängnis wurde, ein Betrüger also. Sie schaffen es irgendwie nicht. Von deutschen Lichtgestalten landen erstaunlich viele im Skandal. Die Deutschen tun sich also schwer mit Lichtgestalten. Das hat Tradition in Deutschland. Hoeneß Geschichte ist untrennbar mit der des FC Bayern München verknüpft, des deutschen Rekordmeisters. 23 Titel, den vorerst letzten hat der Verein sich 6 Spieltage vor dem Ende dieser Saison schon gesichert. Diesmal wird es ihm gegönnt, was nur selten geschieht. Die Bayern müssen schon wunderbaren Fußball spielen, damit die Nicht-Fans sie nicht hassen. Ja, das ist auch eine Ehre. Viel Feind, viel Ehr. Die Geschichte von Uli Hoeneß und dem FC Bayern, das sagt der Spiegel in seiner Ausgabe von dieser Woche, lässt sich daher auch als kleine Geschichte des Kapitalismus erzählen. Mit allen Zutaten, mit Wettbewerb, mit dem Leistungsprinzip, mit Ruchlosigkeit, mit Staatsverdruss, mit Freiheit, mit Spiel, vor allem natürlich mit Gefräßigkeit, mit dem endlosen Wunsch, sich immer noch mehr einzuverleiben. Und es ist die deutsche Spielart des Kapitalismus. Es gibt auch soziale Elemente. Für all das steht Uli Hoeneß. Es geht ihm jetzt schlecht. Er, der Robuste, sitzt jammervoll zu Hause und versteht die Welt nicht mehr. Sein Zuhause ist ihm wichtiger denn je, seine Burg. Seine Frau Susi ist an seiner Seite. Manchmal kommen Freunde zu Besuch. Hoeneß selbst will nicht reden. Aber es gibt Wege herauszufinden, was mit ihm los ist. Das schreibt der Spiegel, ein kleiner Auszug. Armer Uli. Das ist ja schon fast poetisch. Ja, ne? Ja. Susi ist an seiner Seite. Natürlich. Da könnte man doch ein Was macht Lied so ein Mann ohne seine Frau? Ja, ja. Stand by your man. Aber ja, ich finde das auch. Das ist ein wirklich ein schönes Beispiel dafür, für einen Ausdruck dieser Zeit, in der wir leben. Ja? Die auf der einen Seite diese vulgäre, diese obszöne Vermögenskonzentration, also jetzt in so einem Fall wie ihm hier, und zustande gekommen durch Spekulation an den Märkten, ja, von denen wir so sehr abhängig sind, und auf der anderen Seite öffentlicher Armut. Ne? Private Reichtum, öffentliche Armut, das gehört zusammen. Ja? Und da seine guten Connections mit zum Beispiel Seehofer, ja, oder auch mit anderen Politikern wie Stoiber oder auch zur Wirtschaft, ne, bei Chefs von VW oder der Audi, da ging er aus und ein, ja, und hat dann damals auch vom FC Bayern mit diesem russischen Staatskonzern da mit Gazprom verhandelt. Ne? Adidas gehören 20% vom Fußballclub Bayern, 20% der Aktien gehören Adidas. Also das ist dieser Klüngel, der da zusammenhängt, diese Mafia. Ja. Es hat auch viel mit Felix Krull zu tun, dem Roman von Thomas Mann. Da muss ich oft dran denken, wenn ich diese Lichtgestalten sehe, die dann abstürzen. Sobald man ein bisschen an der Oberfläche kratzt, sieht man, dass es heiße Luft in Dosen. Das sind Hohlschwätzer, aufgeblasene Popanze, die natürlich die Medienaufmerksamkeit haben, wo einfach ihre Position ist der Glamour, nicht ihre Person. Das heißt, man kann irgendeinen Popanz nehmen, stellt ihn vor die Mikros, umgibt ihn mit Macht und Geld und Ansehen und schon wird aus einem Niemand eine Lichtgestalt gemacht. Eigentlich eine heilsame Lehre für alle Leute, die diesen Lichtgestalten zujubeln und hinterherrennen. Guckt mal genau hin, Leute. Guckt, wo haben die ihr Geld versteckt? Was sind das eigentlich für Leute und tun die was für euch? Sind das eigentlich eure Freunde? Nein. 94 FM, Niemandsland. Vielleicht noch die klassische Anti-Bayern-Hymne noch einmal, um dieses Thema dann zu beenden. Die Toten Hosen, Bayern. Und hier grüßen wir nochmal den Bammel natürlich. Bammel, komm mal wieder rum. Alles Gute. Und den St. Pauli in Hamburg, ne? Jo. Woran man sich halten kann. Manche sagen die Liebe. Vielleicht ist da was dran. Und es bleibt ja immer noch Gott, wenn man sonst niemand hat. Andere glauben an gar nichts. Das Leben hat sie hart gemacht. Es kann so viel passieren. Es kann so viel geschehen. Nur eins weiß ich hundertprozentig. Nie im Leben würde ich zu Bayern gehen. Ich meine, wenn ich 20 wär und super talentiert und Real Madrid hätte schon angeklopft und die Jungs aus Manchester und ich

Ja, Contrabanda 91.4. Hier sind wir wieder. Hier ist Niemandsland 91.4. Ein wunderschöner Samstag, meine Damen und Herren. Wir freuen uns, dass Sie alle so zahlreich zu Hause erschienen sind an Ihren UKW-Empfängern. Wir haben nämlich überall im Land heimlich kleine Kameras einbauen lassen und können also alle, die uns hören, auch live verfolgen auf den Monitoren. Jo, ein schönes Frühstück, ein wunderschöner Frühstücksmorgen hier in der gräflichen Hauptstadt Barcelona. Das war eigentlich das Thema Fußball, eine kleine Zusammenfassung der Kulturgeschichte des Fußballs von Frau Ursula Krechel. Sehr schön, aus dem Buch Dichter am Ball, 50 neue Fußballgedichte. Das ist ein Hörbuch, das hat ein Booklet, da sind 50 Fußballgedichte, sowohl als Text, als auch von den jeweiligen Autoren gesprochen. Abschicken, feiern, doch mein Teich ist so klein, wir wechseln neue Reihe, weißer wie beim weißen Hai. Es ist natürlich noch viel mehr passiert, wir werden gleich im Nachrichtenblock einen kleinen Überblick geben über die Mai-Ereignisse, was am 1. Mai so los gewesen ist. Da gab es nämlich überall Demos und da gab es doch einiges an berichtenswerten Ereignissen, was zum Beispiel auch weltweit so passiert ist. Sachen satt und lass sie in einem Sack verrotten. Motte die Klamotten ein und dann geh ich nackt shoppen. Ich bin komplett renoviert, Bräute haben was zu glotzen. Kerngesund, durchtrainiert, Weltmeister im Schach und Boxen. Nur noch konkret reden, kippen wir ein Ja oder Nein. Schluss mit Larifari, ich lass all die alten Faxen sein. Sollte ich je wieder kippen, hau ich mir ne Axt ins Bein. Ich will nie mehr lügen, ich will jeden Satz auch so meinen. Mir platzt der Kopf, alles muss sich verändern. Ich such den Knopf, treffe die mächtigen Männer. Swing das Land zum Glück, kaufe Banken und Sender. Alles spielt verrückt, zitternde Schafe und Lämmer. Ich seh besser aus als Bono und bin Mann des Volkes. Bereit die Welt zu retten, auch wenn das vielleicht zu viel gewollt ist. Hey, alles glänzt, so schön neu. Niemandsland, Alemaniaren aktualitateari buruz irrati programa bat, entzuten ari zarete. Kontrabanda irratian, laurogeitamaika.lau.fm. Ja, ich weiß nicht, ob du die Sprache erkannt hast. Russisch, ne? Ne, baskisch. Das war baskisch. Ach, sie? Ja. Ostern, so, bon, ja. So genau habe ich nicht. Das war mein Freund Toni, der kann baskisch und also, der hat da diesen Gruß gesprochen. Ja, 1. Mai, Werner. Ja, ist jetzt auch schon wieder 3 Tage her, ne? Ja. Der internationale Kampftag der Arbeiterklasse, oder war es der Kampftag der internationalen Arbeiterklasse, oder das weiß man ja nie so genau, diese Diskussion wird wahrscheinlich nie aufhören, aber was die eigentlich wichtige Frage ist, war es ein kämpferischer, wie man mindestens früher so gesagt hat, ein kämpferischer 1. Mai, also hier in Barcelona nicht, ne? Da war am Vormittag schon die große Demonstration von den zwei großen Gewerkschaften, Kommissiones und UGT, so diese Pflichtübung, wo dann eben die Mitglieder hingehen, ihre Fähnchen in die Hand gedrückt bekommen und dann rummarschieren und dann gehen auch viele andere Leute dazu, die nicht selber organisiert sind in diesen Gewerkschaften, aber so ein Ritual, was eben jedes Jahr stattfindet. Dann Nachmittag um 18 Uhr gab's eine etwas kämpferischere, sagen wir mal, im Komparativ, Demonstration, wo dann also sehr, sehr, sehr viel Polizei anwesend war, sowohl Uniformierte mit ihren Furgonetas und mit ihren Mannschaftswagen und auch sehr viel Zivilpolizei, also so Truppen, Gruppen von immer ungefähr 20 jungen Männern, da waren normalerweise auch immer 2 oder 3 Frauen mit dabei und die hat man an sehr vielen Straßenecken da gesehen. Natürlich in Zivil und die sind dann auch immer rumgelaufen und haben die Züge, den Demonstrationszug und einzelne Leute beobachtet oder auch fotografiert. Hatten die auch Masken auf, wie auch, ja, letztens auf den Demos? Die haben also ihr Gesicht vermummt und um den Leuten auch wahrscheinlich zu zeigen, hier, Todesschwadronen können auch jederzeit auftauchen. Das also ist natürlich auch die Angstmache. Die, was mir auch aufgefallen ist, also abgesehen von dieser massiven Polizeipräsenz, war schon 1 oder 2 Tage vorher im Stadtteil Gracia, wo eben sehr viele von diesen, sagen wir etwas anti-autoritären Leuten wohnen, Alternative ziehen und sowas, da haben die schon einen Tag vorher eine Machtdemonstration durchgeführt, das sind relativ schmale Sträßchen und Gässen, wo die da mit einer Kolonne von bis zu 200 uniformierten Bereitschaftspolizisten durch den Stadtteil marschiert sind, also ganz klar ein Versuch, die Leute schon von vornherein einzuschüchtern. Und bei der Demonstration selber dann am Nachmittag um 18 Uhr hat es auch ziemlich gut funktioniert. Also es ist nichts weiter passiert, keine, wie die bürgerliche Presse sagt, Ausschreitungen, nur so die kleinen normalen Sachen, einige Bankfilialen, Scheiben eingeschlagen oder Sprüche an die Wand gesprüht oder Immobilienbüros, aber nicht sehr massiv, das waren so einzelne Geschichten. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 4. Mai 2013. Die vermischten Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Da ist zuerst einmal ein kleiner Stimmungsbericht vom 1. Mai. Ich habe da von der Demo, die mittags war, ein paar Eindrücke eingefangen. 1. Mai 2013. Es ist ein Mittwoch. Ich befinde mich hier an der Via Laietana, Plaza de la Catedral. Die ersten Demonstrationszüge erreichen den Platz. Es geht sehr ruhig, sehr friedlich, sehr sommerlich zu. Die Leute tragen kleine Protestplakate. Die Krise ist ein Betrug. Weg mit der Korruption. Dein Briefumschlag ist meine Kürzung. Eine Anspielung auf die Zahlungen, die Schmiergeldzahlungen an Politiker, die in Umschlägen übergeben werden, und die exorbitanten Kürzungen. Dann sieht man viele Unabhängigkeitsfahnen, katalanische, Fahnen der Republik. Ein Mann trägt ein Schild, darauf steht Sin Pan, Ke Paz, ohne Brot, was für ein Frieden. Dann immer wieder kürzt die Banken und den Klerus, nicht uns. Fahnen der CCOO, das sind die Comisiones Obreras, das sind die Gewerkschaften, die offiziellen Gewerkschaften. Wie gesagt, sehr ruhig, sehr unwütend, möchte ich mal sagen. Die Leute bilden keine Sprechchöre, hier zumindest nicht. Ökonomische Demokratie hat eine Frau ein Schild, dann Gerechtigkeit, Justicia, weg mit der Arbeitsmarktreform. Für viele Leute und Gewerkschaftsmitglieder ist das der normale 1. Mai Sonntagsspaziergang. Die Kürzungen sind ein bewaffneter Überfall, die Krise ist ein Betrug, deine Beute, meine Krise. Botín ist der spanische Präsident der Banco de España und gleichzeitig heißt Botín auch Beute. Nomen est omen. Austerity ruins and kills. Austeridad ruina y mata. Sparprogramme ruinieren und töten. Chorizos heißt eigentlich Würste, aber Chorizo ist auch ein Ausdruck für Dieb. Die Politiker und die Bankiers werden hier gerne Chorizos genannt, Diebe. Und Huevos heißt hier weniger Chorizos, mas Huevos heißt weniger Diebe und mehr Mut. Mehr Mut natürlich von Seiten der Ausgebeuteten und Arbeiter und Angestellten, die am meisten für diese Krise zahlen. Das war ein kleiner Eindruck vom 1. Mai am vergangenen Mittwoch hier im Zentrum von Barcelona um die Mittagszeit an der Via Laietana Ecke Kathedral. Ja, 1. Mai, Kampftag der Arbeiter. Hunderttausende gehen in Deutschland und Europa gegen unsoziale Politik auf die Straße. Es gab übrigens einen brutalen Polizeieinsatz in Istanbul. Rund 425.000 Menschen hat das Motto 1. Mai, unser Tag, gute Arbeit, sichere Rente, soziales Europa am Mittwoch bundesweit auf die Straßen gezogen. Auf der zentralen Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB warf dessen Vorsitzender Michael Sommer in München den Reichen und Mächtigen vor, das Grundgesetz nicht ernst zu nehmen. Es sage deutlich, dass Eigentum verpflichte. Wer mehr habe, müsse auch mehr abgeben, sagte Sommer und forderte höhere Steuern für Vermögende in Deutschland. Für viele sei Steuerflucht kein Verbrechen, sondern ein Reichensport. Es könne nicht sein, dass unser Gemeinwesen fast ausschließlich von den Lohnsteuerzahlern und Konsumenten finanziert wird, während sich die Reichen und Schönen einen schlanken Fuß machen. Gerade im Wahljahr werden der DGB und seine Gewerkschaften nicht nachlassen, von der Politik eine neue Ordnung der Arbeit einzufordern. Eher auf die eigene Kraft vertrauen wollte dagegen Orhan Akman, Münchner Verdi-Sekretär im Fachbereich Handel, der im Kontrast zu Sommers Appellen an den Staat einen harten Tarifkampf ankündigte. Die im Einzelhandel und ihre regionalen Arbeitgeberverbände haben Anfang des Jahres in einer konzertierten Aktion fast alle tariflichen Regelungen mit Verdi aufgekündigt, sagte Akman auf dem Münchner Mariannenplatz. Knapp 3 Millionen Beschäftigte, überwiegend Frauen, seien davon betroffen. Wir nehmen diese Kampfansage gerne an und wir werden mit aller Kraft dem entgegentreten. Die Konzerne wollten unter anderem die Zuschläge ab 18.30 Uhr streichen und den Nachtzuschlag ab 20 Uhr kürzen. Wer den Ladenschluss in Bayern anpackt und ändern will, der holt sich eine blutige Nase, warnte Akman und forderte für die Beschäftigten eine spürbare und reale Tariferhöhung von 6,5%. Am frühen Abend sollten in zahlreichen deutschen Städten revolutionäre Mai-Demonstrationen stattfinden. Großdemonstrationen zum Kampftag der Arbeiter am 1. Mai mit zehntausenden Teilnehmern wurden aus Moskau, St. Petersburg und anderen russischen Städten gemeldet. In Spanien protestierten Zehntausende auf Kundgebungen im ganzen Land gegen die Kürzungspolitik der Regierung. Die Gewerkschaften sprachen von einem nationalen Notstand und forderten die Regierung auf, der Schaffung von Arbeitsplätzen höchste Priorität zu geben. In Madrid beteiligten sich nach Angaben der Gewerkschaften 40.000 Menschen an der Kundgebung. Die gespaltenen französischen Gewerkschaften nutzten den 1. Mai zur Kritik an der sozialistischen Regierung. Nein zur Sparpolitik, ob von rechts oder von links, lautete das Motto einer Demonstration in Marseille mit mehreren tausend Teilnehmern. Auch in Portugal prangerte der größte Gewerkschaftsdachverband CGTP die Sparpolitik der Regierung an und rief unter dem Motto gegen die Verarmung für ein besseres Leben, eine neue Politik und eine neue Regierung zu Protesten in mehr als 40 Städten auf. In Italien schlugen die Gewerkschaften bei einer großen nationalen Kundgebung in Perugia Alarm. Ohne Arbeit stirbt das Land und dieses Land kann nicht sterben, sagte die Chefin der größten italienischen Gewerkschaft SGIL, Susanna Camuso. Mit einem 24-stündigen Streik haben Beschäftigte in Griechenland gegen das Kürzungsprogramm der Regierung protestiert. In Athen blieben Busse und Bahnen in ihren Depots, Fährverbindungen wurden gestrichen. Auch Mitarbeiter von Banken und Krankenhäusern schlossen sich dem Ausstand an, der von den beiden größten Gewerkschaften des Landes ausgerufen worden war. In Istanbul setzte die Polizei mit Wasserwerfern und Tränengas ein Demonstrationsverbot für den zentralen Taksim-Platz durch. Dabei wurden mindestens 16 Menschen zum Teil schwer verletzt. 20 Protestierer wurden von der Polizei verhaftet. Weitere Meldungen. München, Thema Klüngel, Korruption, Nepotismus, Vetternwirtschaft. CSU-Spätzlewirtschaft auch im Bundestag. Die CSU-Gehaltsaffäre um Mitarbeiter von Abgeordneten erreichte nun auch den Bundestag. Die familienpolitische Sprecherin der Unionsfraktion und stellvertretende Generalsekretärin der CSU, Frau Dorothee Bär, hat ihren jetzigen Ehemann vor der Heirat über Jahre als wissenschaftlichen Mitarbeiter in ihrem Berliner Abgeordnetenbüro beschäftigt. Nicht ganz unbedenklich erscheint dies mit Blick auf die Vorschriften des Bundestages. Paragraph 12 des Abgeordnetengesetzes verbietet es, den Parlamentariern Arbeitskosten für Verwandte, Ehe- oder Lebenspartner abzurechnen. Dasselbe gilt auch für Verlobte. Das Arbeitsverhältnis endete im Januar 2006. Die Heirat fand am 12. Februar desselben Jahres statt. In fast allen Landtagen und auch im Bundestag ist Vetternwirtschaft durch Abgeordnete, Achtung, erlaubt, im strengen Wortsinn. Vettern sind Verwandte vierten Grades. Die meisten Regelungen zur Beschäftigung von Abgeordneten, Mitarbeitern schließen aber höchstens Verwandte und Verschwägerte dritten Grades aus. Immerhin planen die beiden Länder mit den bisher großzügigsten Regeln jetzt Reformen. So soll es in Brandenburg auch für die Beschäftigten von Verwandten zweiten Grades kein staatliches Geld mehr geben, ebenso wenig für Mitarbeiter, die mit einem anderen Mitglied des Landtages verheiratet sind oder in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben. Ähnliches ist auch in Bayern vorgesehen. Das heißt, was hier in Spanien gang und gäbe ist, in Rathäusern dann die halbe Sippschaft durchzufüttern auf Steuerkosten, das heißt, die alle ins Rathaus zu holen, den Posten, Dienstautos, Büros und Fründe zu geben, das ist in Bayern auch passiert, in der CSU. Dann kommt der Spiegel an die Kioske mit einer Riesenstory, die nennt sich das große Zittern. Da sieht man Reiche und Superreiche, wie sie sehr zitterhaft in die Kamera blicken. Da sieht man den Tennisstar Boris Becker, Bayerns Präsident Hoeneß. Dann sieht man den Postchef Zumwinkel nach der Steuerrazzia in seinem Gut, auf seinem Gut, auf seinem Anwesen. Tennisvater Graf sieht man da vor der Justizanstalt Ulm. Ein historisches Foto. Ich zitiere ein paar Auszüge aus diesem langen Spiegelbericht. Es geht um die Rachefantasien. Zu den Rachefantasien, mit denen Dortmunder Fußballfans am Dienstag den Abgang ihres Topspielers zu den Bayern verarbeiteten, gehörte erstens eine Heimpleite der Münchner abends gegen den FC Barcelona, am besten ein 0-9, und zweitens, dass Mario, der Verräter Götze, im nächsten Jahr für Bayern in der Champions League stürmt und Uli, der Heuchler Hoeneß, das nicht mal sehen kann. Warum? Weil im Knast bestimmt kein Sky läuft. Erstens ist bekanntlich ausgefallen, das wissen wir alle, Bayern fertigte Barcelona mit 4-0 ab. Zweites aber könnte eintreten. Dafür brauchte es keine Rachefantasien. Dafür reicht das Gewaltmonopol des Rechtsstaates. Selbst wenn der inzwischen berühmteste Steuerhinterzieher der Republik gegen Barcelona auf der Tribüne saß, dank eines ausgesetzten Haftbefehls und einer Kaution von 5 Millionen Euro. Weil Hoeneß die Selbstanzeige, mit der er dem Finanzamt seinen heimlichen Schatz in der Schweiz meldete, anscheinend vermurkst hat, rettet sie ihn möglicherweise nicht. Das schreibt der Spiegel ein bisschen höhnisch zur Affäre Hoeneß. Und Christenführer Gemayel bei dessen Chef. Ganz allgemein, es geht um eines der großen Themen des beginnenden Wahlkampfes. Die Gerechtigkeitsfrage ist mal wieder auf dem Tisch. Hatte nicht die Opposition recht, als sie den Plan der Regierung für ein Steuerabkommen mit der Schweiz torpedierte? Ein Abkommen, das Steuersündern wie Hoeneß die Anonymität garantiert hätte und soll, wer sich selbst anzeigt, straffrei bleiben, auch wenn er den Fiskus über Jahre um Millionen betrogen hat? Das sind die großen Fragen, darum geht's. Und es gibt Urteile, es gibt zum Beispiel Gerichtsurteile. Der Bundesgerichtshof hatte schon im Jahr 2009 folgendes Urteil gefällt, folgendes gesagt. Wer mehr als 1 Million Steuern hinterzieht, kommt ohne Ausnahme ins Gefängnis. Die Ausnahmen waren aber dann 100%. Niemand ist für dieses Vergehen ins Gefängnis gekommen. Wer 1 Million Euro hinterzieht, so urteilten die Karlsruher Richter, soll also in der Regel ins Gefängnis. Statt der Regel gab es allerdings offenbar nur Ausnahmen. Selbst Steuerhinterzieher mit mutmaßlich 4 oder 5 Millionen Euro Gewinn rutschten am Ende noch irgendwie mit Bewährung durch. Ob sich das jemals ändern wird, ob die Reichen, die ja selber auch bei der Ausarbeitung der Gesetze dabei sind, ihre Finger mit dem Spiel haben, Richter kaufen, Deals hinter den Kulissen arrangieren, ob die wieder mal durchkommen, das ist eine Frage, wie entschlossen und ehrlich bestimmte von uns finanzierte Funktionäre, Beamte, Richter sind, um gegen dieses Delikt vorzugehen. Uns eine Sondermeldung aus dem Fußball. Prominente, die bis jetzt verurteilt wurden, waren zum Beispiel der Pferdezüchter Paul Schockemöhle. Der hinterzog 22,6 Millionen D-Mark damals. Das gab 11 Monate aber auf Bewährung. Tennisspieler Boris Becker, 3,8 Millionen, geahndet mit 2 Jahren auf Bewährung, plus 500.000 Euro Strafe. Sänger Freddy Quinn, 1,8 Millionen Mark, erledigt mit 2 Jahren auf Bewährung plus Geldbuße. Bisher läuft das alles so. Wer das Geld hat, die Steuerschulden unter Strafgeld zu zahlen, der kann sich freikaufen. So wie ein Kaufmann aus Bad Homburg, der 7,5 Millionen Euro hinterzogen hatte und 2008 trotzdem um das Gefängnis herumkam. Stattdessen überwies er 15 Millionen Euro, dazu gab es 2 Jahre auf Bewährung, damit war der Fall abgeschlossen. Nicht alle Menschen in Deutschland kommen so leicht davon. Es gibt Leute, die kommen wegen geringen, kleinen Vergehen lange ins Gefängnis. Das darf man auch nicht vergessen. Gäste legten 300 Jodler in Amtstracht an der Kreml-Klagemauer feierlich ihre Gamsbärte. Die Sozialstruktur der deutschen Gefängnisse, schreibt der Spiegel, wird sich so schnell nicht ändern. Da sitzen immer noch Straftäter wie der Rentner aus Niedersachsen, der erfolglos einen Kosmetikkonzern erpresste und dafür mehr als 3 Jahre einfuhr. Der Heiratsschwindler, der 375.000 Euro erbeutete und dafür vom Münchner Landgericht zu 5,5 Jahren verurteilt wurde. Oder der Mann, der in Recklinghausen mit der Cannabisplantage in seiner Dachwohnung 17.000 Euro verdient hatte und dafür, Achtung, 3 Jahre bekam für 17.000 Euro. Das sind ungefähr die rechtsstaatlichen Verhältnisse in Deutschland. Wurde gerade über erzählt, dass Freddy Quinn auch erwischt wurde, ja, beim Steuerbetrug. Ne? das gibt ja seinem Lied von damals, Junge, fahr nie wieder hinaus. Vielleicht bezieht sich das auf einen reuigen Freddy, nachdem er erwischt wurde, also nie wieder hinausfahren ins Ausland, um da Geld hinzubringen. Vielleicht. Ja, Junge, komm bald wieder nach Haus. Freddy Quinn. Dann gibt es in Deutschland Fälle, da kann man sich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, wie kann das passieren? Zocken mit Oma, es geht um die Praktiken der Finanzwelt. Die Commerzbank vermittelte, meine Damen und Herren, einer 97-Jährigen ein spekulatives Anlageprodukt mit 20 Jahren Laufzeit. Das Geldhaus ist sich natürlich keiner Schuld bewusst. Die Frau heißt Johanna Masur, die hieß so, erlebte die Weltwirtschaftskrise, zwei Weltkriege und die Währungsreform, ehe sie im Alter von 97 Jahren zur Spekulantin wurde. Im Juni 1999 investierte die Greisin auf Anraten ihres Commerzbank-Agenten in die Recursa KG, einen geschlossenen Immobilienfonds, der sein Geld mit einem Gebäudekomplex am Finanzplatz Frankfurt am Main verdienen sollte. Frau Masur brachte 100.000 D-Mark in die Gesellschaft ein. Achtung, Mindestlaufzeit 20 Jahre. Man sagte der alten Dame, sie könnte damit ihre Alterspension finanzieren. Die war aber schon 97 Jahre alt. Vermittelt wurde ihr das Geschäft von der Commerzbank, ihrer Hausbank, die dafür eine Provision kassierte. Im Fondsprospekt hieß es, das Konzept sei auf eine langfristige ausschüttungsorientierte Beteiligung ausgelegt und deshalb unter anderem auch zur Sicherung der privaten Altersvorsorge geeignet. Die Frau hatte das Geld aber nun schon und man hat es ihr natürlich mit einem Trick abgeluchst. Die alte Dame hatte natürlich nichts davon. 4 Monate nach Zeichnung schlief Johanna Masur friedlich in ihrer Seniorenresidenz ein und wachte nicht mehr auf. Der Recursa-Fonds, in den 2500 Anleger rund 100 Millionen Euro investiert hatten, war 10 Jahre später so gut wie pleite. Am Ende blieb Cornelia Masur, 52, die Enkelin der verstorbenen Investorin, auf der missglückten Kapitalanlage sitzen. Sie will das Geld nun vor Gericht von der Commerzbank zurückholen. Mach das Massen. Auffällig viele Rentner haben ihr Erspartes, das ist nur rausgekommen, mit spekulativen Geschäften verloren. Immer wieder kommt zuletzt auch der Fall Lehman Brothers hier ins Gespräch, deren Zertifikate von den Sparkassen in Deutschland bundesweit vertrieben wurde. Man kann also wirklich von einem globalen Komplott ausgehen. Die Leute wurden weltweit abgezockt. Man guckte, was haben die alten Leute auf der Kante. Wir besuchen die alte Dame vielleicht in ihrer Residenz und schwatzen ihnen ein Anlagepaket auf und dann ist das Geld weg. Ja, weil du jetzt schon wieder dabei bist, die Bankiers und diese Finanzjongleure dazu und die Reichen zu kritisieren. Also wir tun ihnen ja oft auch Unrecht, weil die tun ja auch wirklich Gutes manchmal. Ne? Und da hat uns jetzt gerade dankenswerterweise wieder erinnert, die Delegierte der Zentralregierung hier in Katalonien, da war sie bei so einem Tennisturnier, also bei einer sehr noble, edle Atmosphäre da, beim Open Bank Sabadell de Tennis, hat aber hier stattgefunden beim Real Club de Tennis in Barcelona. Und die gute Frau, die heißt Maria de los Llanos de Luna. Und dann wurde sie interviewt und angesprochen auf das Publikum bei diesem Tennisturnier. Und dann sagt der Interviewer, der Journalist, hier sind doch eigentlich ziemlich viele reiche Leute und Pichos, also so Mitglieder der Jeunesse Dorée. Ob sie selber nicht auch dazu gehört, dann sagt die, nee, sie sei immer nur eine Beamtin des Staates gewesen, hätte immer nur einen Lohn oder ein Gehalt bekommen, aber auf der anderen Seite sei das ja auch nicht so schlecht, dass hier so viele Reiche und Pichos sind, sagt sie, weil am Ende sind es ja genau die, die Geld ausgeben und konsumieren. Also die Reichen sind so schlecht nicht, wie wir immer sagen. So schlecht sind sie nicht. Werfen wir einen Blick auf die Internetmedien, werfen wir einen Blick auf die ard.de-Seite. Die kommen ganz groß raus mit einem Top-Thema heute am Samstag. Israel soll Syrien angegriffen haben, Waffenlieferungen an Hisbollah verhindert. Israels Luftwaffe soll mehrere Ziele in Syrien bombardiert haben. Das berichten US-Medien unter Berufung auf Regierungsmitglieder. Vermutlich sollte eine Waffenlieferung an die Hisbollah vereitelt werden. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht. Naja, die Lausbuben aus Israel, die dürfen das natürlich. Die müssen sich natürlich immer vor der Vernichtung verteidigen, die jetzt von Syrien gegen sie ausgeht. Dann eine Meldung vom Sport, auch auf der Internetseite. Borussia Mönchengladbach, Schalke 04, 0:1. Das ist natürlich bitter. Schalke könnte damit wieder in die Königsklasse kommen, das heißt in die Champions League-Kategorie aufsteigen. Dann gibt es auf der ARD-Homeseite jede Menge interessante Videos. Die kann ich sehr empfehlen, die sind immer sehr informativ, sehr kurz auch gefasst, sehr zusammenfassend. Da kann man sich schnell über alle möglichen Themen informieren. Joe Cocker ist auf Deutschland-Tournee. Gegen alle Regeln, seine Stimme klingt wie ein Reibeisen, statt echter Riffs spielt er Luftgitarre, dazu die eigenwilligen Armbewegungen, kennt man aus dem Woodstock-Festival noch. Obwohl Joe Cocker gegen fast alle Regeln des Musikbusiness verstößt, ist er seit Jahrzehnten erfolgreich. Die Junge Welt bringt auf ihrer Seite von heute einen großen Bericht zum Thema FBI bläst zur Terrorjagd. Die US-Bundespolizei setzt die Revolutionärin Asata Shakur auf die Liste der meistgesuchten Terroristen. Die 65-Jährige genießt seit Jahrzehnten Asyl auf Kuba. Dann gibt es eine große Beilage 1. Mai. Da geht es um Hintergrundinformationen zur Eurozone. Überall in der Eurozone quietscht und kracht es. Deutschland setzt auf Export und schafft es, einen Großteil des in Berlin angezettelten sozialen Desasters in andere Länder auszulagern. Wen das interessiert, der kann da gucken und sich in das Thema vertiefen. Zum Thema Schwerpunkt, eine Erinnerung an Karl von Ossietzky. Im Gefängnis und KZ zugrunde gerichtet vor 75 Jahren starb der Antifaschist Karl von Ossietzky, Nobelpreisträger, im KZ. Er starb offiziell an den Folgen einer Lungenentzündung, soweit ich weiß. Man weiß natürlich, er wurde von Nazi-Schergen im KZ zu Tode gequält. Ja, so ganz exakt ist es nicht. Er war im KZ und auch unter den Nazis dann, also 33 kam er ins KZ. Und davor war er aber auch, vor dieser sogenannten Machtergreifung, war er auch schon im Gefängnis, weil er eben als Direktor der Weltbühne damals die haben den Skandal aufgedeckt, dass die Reichswehr insgeheim wieder bewaffnet wurde, und dafür kam er schon in der sogenannten Weimarer Demokratie in Knast und war da 7 Monate. Dann kam er unter Nazis wieder ins KZ. Und aber es gab auch im Ausland, besonders im Ausland, eine starke Kampagne, ihn wieder freizulassen, weil er eben sehr bekannt war. Und dann dieses Unterstützerkomitee hat dann erreicht, dass ihm der Friedensnobelpreis zuerkannt wurde. Und das war 1936, also genau in dem Jahr, wo die Nazis eben die Olympischen Spiele durchführen wollten. Und deshalb haben sie ihn dann freigelassen. Aber dann war er schon so schwer krank, dass er sich eben nicht mehr erholt hat und dann gestorben ist. Weitere Meldungen zum Thema Palast der Probleme, da kommt der Spiegel auf seiner Homepage mit einem Artikel zur Skandalmonarchie in Spanien. Holland feiert den neuen König, Spanien verzweifelt an seiner Krone. Infantin Cristina ist in eine Betrugsaffäre verwickelt. Monarch Juan Carlos hat sich mit Affären selbst beschädigt. Wird er auch abdanken? Die schöne Letizia auf den Thron lassen? Einige fordern gar, schafft die Monarchie ab. Madrid, die spanische Prinzessin wird wohl nicht ins Morgenland auswandern. Das Emirat Katar hatte mit Wüstentouren, Golfplätzen und einem Job als Handballtrainer für ihren Gatten gelockt. Zumindest vor nervigen Journalisten und neugierigen Ermittlern wäre Infantin Cristina dort sicher gewesen. Leider aber ist ihr Ehemann Iñaki Urdangarin in einen großen Betrugsskandal verwickelt. Er soll Millionen öffentlicher Gelder veruntreut haben. Veruntreut heißt hier, er hat die sich einfach in die Taschen gesteckt. Von den Machenschaften soll auch die Infantin gewusst haben. Sie ist zur Verdächtigen in dem Fall erklärt worden und muss vielleicht als erstes Mitglied der Königsfamilie überhaupt vor der Justiz aussagen. Darüber entscheidet ein Untersuchungsrichter am 6. Mai. Das wird übermorgen sein. Mit ihrer ganz eigenen Mischung aus geheucheltem Mitleid und Lust am Untergang weidet sich die spanische Klatschpresse an dem Fall, blickt aber auch ein wenig neidisch auf die Niederländer. Die dürfen ihren neuen König bejubeln, während Spaniens Hoheiten sich selbst demontieren. Hollands Monarchin Beatrix räumt den Thron und macht Platz für ihren Sohn Willem-Alexander. Der ist 46 Jahre alt und damit 29 Jahre jünger als der spanische König Juan Carlos und 41 Jahre jünger als die britische Monarchin Elizabeth II. Abdankung des Königs, mittlerweile ein verlockender Gedanke für viele Spanier. Denn nicht nur die Affäre um Cristina hat die Monarchie beschädigt, dafür hat der einst so geschätzte Juan Carlos selbst gesorgt. Wir zählen jetzt nicht alle Affären auf, die diesen Lebemann umkreisen, diesen Bourbonen, der ein reiches Parasitenleben führt, der sich gerne verwöhnen lässt von allen Richtungen und von allen Seiten. Das interessiert uns jetzt weniger. Werner, ich möchte den Katastrophenblock damit beenden. Vielleicht hast du noch irgendein Thema oder eine Affäre, die du hier dem der Hörerschaft darbieten möchte. Einen kurzen Blick in die Zukunft. Du hast gerade erwähnt hier 75. Todestag von Karl von Ossietzky. Also vor genau jetzt 75 Jahren, am 4. Mai 1938. Aber dann vielleicht noch ein Blick in die Zukunft. Kein Todestag, sondern Geburtstag. Morgen, 5. Mai, wäre ein gewisser Karl Marx wurde da geboren vor genau 200 Jahren. Und es gibt ja Leute, die tun diesen Karl Marx als Heiligen verehren. Ja. Ich habe auch mal, muss ich ehrlich zugeben, 2 oder 3 Jahre lang ihn so gesehen und heute natürlich nicht mehr. Aber trotzdem, wir können ja jetzt, weil er eben kein Heiliger ist, nicht zu ihm beten, ne? Aber ich würde mir wünschen, dass zu seinem 200. Geburtstag es doch wieder vielleicht jetzt ein paar Leute gibt, die sich einfach noch mal angucken, wie der damals vor 200 Jahren unsere heutige Gesellschaft beschrieben hat. Einfach aus Neugierde. Also das würde ich mir wünschen dann für morgen. Hiermit beenden wir offiziell den Katastrophenblock mit einem Lied. Ein bisschen fetzig jetzt. Es geht auf 12 Uhr zu und da soll es erstmal ein bisschen fetzen. Die letzte halbe Stunde im Niemandsland ist angelaufen. Konzentrieren wir uns ein bisschen vielleicht auf die Kultur. Lassen wir die böse, korrupte, kriegerische Welt einmal draußen. Gucken wir, was in der Kultur so alles los ist. Da gibt es Gott sei Dank schöne, wunderbare, herrliche Sachen. Zum Beispiel ein Konzert mit Joe Cocker in Deutschland. Werner, du hast auch einiges auf dem Tisch an Kulturereignissen. Ja, zum Beispiel gleich heute Abend um 19 Uhr hier in Barcelona. Vielleicht haben das einige von den Hörerinnen und Hörern schon mal gehört. Vor ein paar Monaten waren Leute da aus Berlin, eine Hip-Hop-Gruppe, die heißen Gangway Beats und die kommen jetzt wieder. Und die zusammen mit einer ähnlichen Gruppe von, die heißen Jovis Tep, haben ein Projekt, das heißt Maquetes. Die wollen heute Abend um 19 Uhr zusammen wieder auftreten hier. Und zwar auf dem Plaza Folk y Torres. Eintritt natürlich frei, Hip-Hop und angekündigt sind, dass es auch ein paar Überraschungsgäste, also wer sich da überraschen lassen will, soll einfach hingehen. Dann nächste Woche gibt es in Zusammenarbeit vom Goethe-Institut mit dem Centro de Cultura de Donas Francesca Bonmaison, La Bonne, gibt es eine Veranstaltung, das heißt Hannah Arendt im Wort. Also im Grunde sind zwei, eine am Donnerstag und eine am Freitag, jeweils um 19 Uhr. Da die Margarete von Trotta will offenbar einen Film machen über die Philosophin Hannah Arendt und da im Vorfeld der Premiere hier in Spanien gibt es jetzt diese Veranstaltung. Kunstaktionen, Vorträge und auch an diesen beiden Tagen, Donnerstag und Freitag um 19 Uhr, Filme, einer vom ZDF aus dem Jahr 1964, ein Interview, wo Hannah Arendt eben verschiedene Ideen ihres Denkens, heißt es hier, die Spannung zwischen politischer Theorie und politischer Philosophie, die Denker, die sie beeinflusst haben, Kant, Jaspers, Kierkegaard und ihr Buch über Eichmann, darüber wird sie also interviewt. Das ist am Donnerstag und dann am Freitag Un certain regard von wieder ein Interview Hannah Arendt und Roger Herrera. Das ist von 10 Jahren später gemacht, dauert ein bisschen länger, 50 Minuten, das erste nur 30 Minuten. Und da reflektiert sie über die USA, Verfassungskrise, Staatsräson, nationale Sicherheit und Fragen über die Geschichte der Philosophie, liberales Denken, Erbe des 20. Jahrhunderts, Judentum, Zionismus und Totalitarismus. Freitag, 19 Uhr. Eintritt frei, selbstverständlich. Ich sag nochmal wo. La Bonne, Centre de Cultura de Dona Francesca Bonmaison. Saint-Père Mesbache Nummer 7. Original, die zwei Dokumentationen mit spanischen Untertiteln. Eintritt frei. Dann noch zwei interessante Geschichten. Dummerweise am gleichen Freitag, diesmal findet es statt im Goethe-Institut selber, und zwar ein Film von Volker Köpp, dieses Jahr in Czernowitz. Zu Zeiten des Österreichischen Kaiserreichs war Czernowitz die Hauptstadt der Bukowina, das Zentrum der jüdischen Kultur in Osteuropa, Geburtsstadt von Paul Celan. Hier wurde Deutsch gesprochen und fast die Hälfte der 150.000 Einwohner waren Juden, von denen nur wenige überlebt haben. Also der Film geht darum, dass jetzt einige von den ehemaligen Bewohnern von Czernowitz und ihre Kinder eine Reise machen in das heutige Czernowitzi, also heute Ukraine, damals teilweise noch zu Rumänien gehört, und eben ein Bild, heißt es hier, zeichnet dieser Stadt und ihrer Bevölkerung. Ich habe einen Trailer gesehen davon und sieht sehr interessant aus. Also Geburtsstadt Czernowitz von Paul Celan, und über Paul Celan gibt es auch eine Veranstaltung gleich anschließend, auch am selben Freitag, die beginnt um 19.30 Uhr und dieser Film beginnt um 17 Uhr, dieser Film von Volker Köpp. Und dann anschließend Lesung und Gespräch über Paul Celan, also von Schwelle zu Schwelle, das ist von 1955, war der Durchbruch für den Dichter Paul Celan nach Mohn und Gedächtnis und seinem berühmtesten und umstrittenen Gedicht Todesfuge. Fast kämpferisch liegt es zwischen der Dichte des ersten Bandes und der Abstraktion von Sprachgitter 1959. Aus Anlass der Neuübersetzung von Arnaud Pons in der zweisprachigen Ausgabe des Verlags Labreu lesen Arnaud Pons, Carles Torné und Thomas Sauerteig eine Auswahl von Gedichten, begleitet von zahlreichen Erläuterungen zu Leben und Werk von Paul Celan. Also das auch im Goethe-Institut Mansow 24 bis 28 findet statt auf Katalanisch und Deutsch. Eintritt frei. Das waren Kulturnotizen im heutigen Niemandsland, gesprochen von Werner. Danke. Wir müssen mal nachschauen, wie die Super-Merkel den Einzug zweier deutscher Mannschaften ins Europapokalfinale eigentlich bewertet. Frau Merkel, Frau Super-Merkel. Die Super-Merkel. Euch wird es helfen. Ein ganz normaler Tag im Kanzlerinamt. Heute vor 15 Jahren wurde die Einführung des Euro beschlossen. Was? Der Euro ist erst 15? Puh, so jung und schon so verdorben. Da klingelt das schwarz-gelbe Telefon. Was? In der Champions League gibt's jetzt tatsächlich ein rein deutsches Finale? Das ist ein Fall für... Super Merkel ist komme! Sofort freut sich Super Merkel auf das historische Endspiel in der Königsklasse. Ruhe! Zwei deutsche Mannschaften im Champions League-Finale. Ganz egal, wie das Spiel ausgeht, am Ende wird eine deutsche Mannschaft den silbernen Ehreneimer in den Nachthimmel stemmen. Ich find's schade, dass so ein tolles Spiel in England stattfindet. Die Engländer kommen doch wieder mit ihren dumpfen Klischees. Wenn die Mannschaften aufs Spielfeld laufen, werden sie nicht von Einlaufkindern begleitet. Wieso? Weil's deutsche Mannschaften sind, heißen die nicht Einlaufkinder, sondern Einmarschkinder. Trotzdem, ich freue mich auf das Finale. Da werden sicher jede Menge Tore fallen. Wieso das? Denn? Sie wissen doch, wie es in Wembley ist. Damit ein Tor zählt, muss der Ball ja nicht mal drin sein. Die Engländer können einem aber auch leid tun. Letztes Jahr hat mit Chelsea eine englische Mannschaft die Champions League gewonnen und jetzt haben sie das Finale im eigenen Land und es spielt nicht mal eine englische Mannschaft mit. Aber die Engländer spielen doch weiterhin eine wichtige Rolle im internationalen Fußball. Welche Rolle denn? Na, die verkaufen uns die Eintrittskarten. Enjoy. Das war ein Enjoy-Podcast, die Super Merkel, die erscheint dreimal die Woche. Tolle, lustige, drollige, kleine Podcast-Szenen. Die findet man unter NDR. Da geht ihr auf die Homeseite von NDR und dann guckt ihr einfach in der Indexliste unten. Da habt ihr unter S die Super Merkel und es lohnt sich, die ab und zu mal zu hören. Die bringt einem mindestens zum Schmunzeln, manchmal sogar zum Lachen. Jo. Kartenverkäufer. Sind die Engländer. Am 5.5.1966, Werner, wie alt warst du da? Ui, ja, ja. Du musst keine Zahlen nennen, du kannst nur sagen, ich war da relativ jung oder... Genau, relativ jung. Ja, ich auch. Ich war da sehr klein, aber da gab es ein historisches Ereignis. Weißt du welches? Aber lass mich überlegen. Hat da... Emmerich ein Tor geschossen? Ja, Borussia Dortmund hat da den Europapokal gewonnen in Glasgow. Mhm. Das war die Europapokalnacht in Glasgow. Aber war es Emmerich oder nicht? Ja, das werden wir gleich rauskriegen. Das werden wir dem Publikum gleich erzählen. Meine Damen und Herren, Borussia, die schwarz-gelbe Macht, ist im Endspiel. Es ging gegen Liverpool. Es gab einen Siegestreffer. Die Helden von Glasgow. Anfang Mai 1966 herrschte beste Stimmung bei Spielern, Funktionären und Anhängern von Borussia Dortmund. Seit Monaten lag der Verein in der Bundesliga an der Tabellenspitze. Im Europapokal hatte die Mannschaft das Endspiel erreicht und wollte endlich als erstes Team eine europäische Trophäe nach Deutschland holen. Allerdings gingen die Schwarz-Gelben nur als Außenseiter ins Spiel. Der hohe Favorit auf den Titel war der Gegner, der international renommierte englische Traditionsverein FC Liverpool. Es war ein düsterer Abend mit typisch schottischem Wetter an jenem 5. Mai 1966 im Glasgower Hampden Park. Die Liverpooler waren zwar wie erwartet zunächst überlegen, doch die Dortmunder setzten mit Erfolg auf ihre gefürchteten Stürmer Sigi Held, Lothar Emmerich und Reinhard Stanley Buder. Nach Ende der regulären Spielzeit stand es 1:1 und es ging in die Verlängerung. Mit der berühmten Bogenlampe, einem Schuss aus 30 Metern über den Torwart, in der 106. Spielminute entschied nicht Lothar Emmerich, sondern Stanley Buder das Spiel für den BVB. Bei der Rückkehr nach Dortmund feierten 300.000 Menschen die Helden von Glasgow als ersten deutschen Europapokalsieger. Ja, ja, das war die Zeit, wo der Spruch umging, an Jesus kommt keiner vorbei, außer Lebuda. Überhaupt der Ehrentitel, ne? Sir Stanley Buda für einen Kohlenpottjungen, der gerade mal schlaksig seinen eigenen Namen richtig aussprechen konnte, der wurde auf einmal geadelt von der Presse als Sir. Als Sir natürlich witzig gemeint, ironisch. Vielleicht geht ja Dortmund jetzt neuen goldenen Zeiten entgegen. Also was wir da gerade zitieren, ist in 60er Jahre, 3 Jahre vorher gegen Liverpool, habe ich Dortmund auch gesehen, und zwar im damaligen Stuttgarter Neckarstadion. Das war ja das letzte Endspiel, das es noch gab. Damals gab es noch Endspiele, um den deutschen Meister zu ermitteln, weil es die Bundesliga noch nicht gab. Da gab es 5 deutsche Oberligen und die haben dann untereinander immer den Meister ausgespielt. Und damals waren eben im Endspiel in Stuttgart Köln gegen Dortmund und hat auch Dortmund gewonnen. Ja. Gut, hoffen wir das Allerbeste für die Jungs von Trainer Klopp. Es gibt auch Gerüchte, dass Real Madrid den Klopp kaufen wollte. Heinkes wurde auch wohl hinter den Kulissen befragt. Der hat aber, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ein Angebot, und er hat sich auch selber sehr positiv dazu ausgesprochen, nach Bilbao zu gehen, zum Athletik-Club de Bilbao. Da und war er ja mal. Gerüchte gibt's noch und nöcher. Ja, ne? Die Gerüchteküche blüht. Dass offenbar die Bayern nicht nur den Götze kaufen, sondern Lewandowski ja, auch noch. Auf der anderen Seite hat dann wieder unser Freund Mourinho interveniert und hat sich mit dem Agenten von Lewandowski ins Benehmen gesetzt und hat ihn angerufen und hat gesagt, ja, er soll den Lewandowski doch lieber nicht an die Bayern verkaufen, er würde den in Chelsea brauchen, wenn er da hingeht jetzt und weg von Madrid. Also jeden Tag kannst du irgendwelche neuen Geschichten da lesen. Ja, lustig waren auch die Pressekonferenzen mit Mourinho. Da hat er ja einiges an Unsinn von sich gegeben. Zum Thema Torhüter, zum Thema Prämien. Er hat gesagt, er hat dem Verein eine Menge Geld in die Kassen gespült, dadurch, dass er 3-mal nicht ins Endspiel gekommen ist. Dadurch haben sie sich eine Menge an Prämien gespart, die sie dann an die Spieler bei einem erfolgreichen Spielende hätten auszahlen müssen, falls die Real Madrid-Spieler den Europacup erobert hätten. Das nennt man wirklich einen Schuss von hinten durch die Brust ins Auge. Aber der Mann ist für sowas gut.

kenn ich die Schmerzen vergessen. Ruhe, du bist mein Schmetterling. Siehst aus wie eine Königin. Du schenkst mir diesen Neubeginn. Verwandelt wie ein Schmetterling. Ruhe, du bist mein Schmetterling. Der Grund, warum ich glücklich bin. Schenkst mir diesen Neubeginn. Verwandelst wie ein Schmetterling. Deine Augen sind wie Elfenbein mit blauen Edelsteinen. Lässt mich bei deiner Seele sein. Ich muss vor Freude weinen. Ich lasse meine Lieder hin, denn du hast mich geborgen. Bald schon bin ich wieder hier und flieg mit dir in den Morgen. Hello to everyone out there. Midnight listeners, you're listening to Niemann's Land, 91.4 FM, Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Schönes Thema von der Jazzkantine. Übrigens Gesang, ja, Xavier Naidoo. Werner, wir müssen raus. Schönes Wochenende, alles Gute. Raus. Raus aus der Sendung. Zum 1. Mai. Also, da waren wir schon raus. Und es geht ja weiter. Der Mai gibt ja immer Hoffnung irgendwie. Ne? Und alles neu macht der Mai, heißt es ja so schön. Genau, und wer das sein blaues Band schweifen lässt und so. Aber ich meine, dieser kämpferische 1. Mai, den wir ja wünschen und auch die darauffolgenden Monate, noch eine Veranstaltung, heute Nachmittag, und zwar schon um 17.30 Uhr, da gibt's eine Kundgebung beim Rambla de Raval vor UGT Presos. Was ist das? UGT ist eine Gewerkschaft, und wie alle Gefängnisbeamten, die sind ja nur ganz normale Arbeitnehmer, auch wenn sie foltern, ja. Und die haben dann als Arbeitnehmer natürlich auch ihre Vertretung und ihre Gewerkschaften und der Abteilung UGT Presos, die sind also zuständig für die Gefängnisbeamten, und die nehmen die natürlich in Schutz, wenn ihre Leute angeklagt werden. Da herrscht dann eben wieder dieser Folter, dieser Chorgeist, wollte ich sagen. Und jetzt sind einige von diesen angeklagt, von diesen Folterern, von diesen Gefängnisbeamten. Da gibt's heute Nachmittag eine Demonstration zur Unterstützung davor, Rambla Raval, vor dem Lokal von UGT Presos. Ja, tschüss Werner. Alles Gute, tschüss. Geht hin zu dieser Demo. Yo, agur. Ein wunderschönes Wochenende. die heutige Sendung wird ab nächster Woche, so Jott will, muss ich hier sagen, im Podcast sein. Letzte Woche hat es nicht geklappt, die Sendung ist für alle Ewigkeiten verloren gegangen. Wir haben eine nachgebastelt, die war natürlich nicht so live-mäßig beseelt wie die Sendungen, die wir hier direkt machen. Zum Schluss also ein schönes Wochenende, alles Gute, Agur, jau, halten Sie die Ohren steif, meine Damen und Herren. Ein wunderschönes Wochenende und eine tolle Woche. Tschüss.